Nämlich das Doppelte vom Doppel, quasi den Quattro Wopper. Ich stopp den Flow locker, hit die Drums easy, wie ich grad Bock hab. Ihr seid nicht Gero, sondern Family Flotter. Kennt jede Folge von American Chopper. Ein Verse von mir schickt dich schlafen wie ein Hogger. Du schreibst jetzt Texte, sag Brianna an Bopper. Schickst mir Demos, du schreibst mir bitte für mich zum Schotter. Mach das selber, du Opfer, kommst hier wie ein Star vor. Doch packst den Sprung nicht wie Akku, stellst dir dein Beatle zusammen mit Volkswagen-Konfigurator. Ich schnapp mir das Mikro wie ein Laudator und geh so pervers ab, das Sekt, der da Rocher sagt, es ist Hardcore. Warte, du Arschloch, ich bin noch nicht fertig mit dir und du stinkst wie ein Ferkel und willst die dicke Platte, aber dafür nix tun wie Ärzte. Geh in die Schule zum Werken, bau dir ein Dildo aus Holz und ramm in die rein. Guck, so fühlt sich deine Freundin, wenn ich sie bolze. Was ich dieser Szene gab, lässt sich nie verrechnen. Deswegen nehm ich euer Leben wie Kinder sich jetzt manchmal durch Schiebedächer. Ich hinterlasse einen Abdruck wie ein Gemeißelt im Stein. Ich interessiert nicht, was die Kids so machen. Ihr solltet mir nur etwas leise zu sein. Ist nur, weil bei euch nix mehr klar. Aufzuhalten, wo Krieg mit mir, weil ihr vergisst. Ich soll verflucht sein, ich bin über euch, als hätte ich im Flugschein. Rap ist ein Bauernhof, ich nimm deinen Kopf und steck's in eine Kuh rein. Ich scheiß auf Rap und lass cool sein, ich stopf dein Maul wie ein Zahnarzt. Junge, vergiss nicht, wer ich bin, Air Joe, vielleicht auch dein Vater. Ich schieb nichts auf, ich mach es jetzt, versuch es heute zu schaffen. Frag deine Jungs, ich bin der Grund, warum sich Leute bewaffnen. Ich bin es leid, ich lass kein Beef mehr zu, ich bin eine Legende. Ihr könnt nicht kommen mit euren Pipi-Rhymes, ihr bist an die Wände. Ich bin der Vater von dem Plotting, doch egal wo ich wohne, weil der Unterschied zwischen uns, die Kids lieben mich ohne Hype. Ich kenn euch alle von früher, man, ihr war die für ein Uni liefen, bitte vergleich uns nicht, das wär wie Jordan und Gummistiefel. Komm nicht mit Technik, Punches, Sami Beats und Thunderflows. Die meisten der Rapper sterben bald in hässlichen Hungertod. Ruck auf mein Tape, Typ, geh kotzen und tass es. Ich bin Legende, lauf an euch vorbei wie Rocky und Batzes. Guck, das ist Deutsch. Ich hinterlasse einen Abdruck wie ein gemeißelt im Stein. Ich interessiert nicht, was die Kids so machen. Ihr solltet lernen, nur etwas leise zu sein. Ich weiß nur, weil bei euch nix mehr klar. Versucht ihr mich aufzuhalten, nur Krieg mit mir, weil ihr vergesst. Ich bleibe hier immer.